Bad Neuenahrweiler, am Unterlauf der Ahr gelegen, ist durch die geschützte Lage mitten in einem Weinbaugebiet klimatisch begünstigt, was vor allem in den Wintermonaten spürbar wird, wenn der Rest der Eifel unter einer dichten Schneedecke liegt. Kurbetrieb gibt es seit 1858, das Thermalbadehaus wurde 1901 fertiggestellt. Direkt gegenüber liegen der Kurpark und die Trinkhalle. Das Bad Neuenahr Heilwasser des großen Sprudels, welches reich an Natrium, Hydrogencarbonat, Magnesium, Kohlensäure, Kieselsäure und Metaborsäure ist, fördert die Verdauung und die Harnausscheidungen und wird in der Trinkhalle ausgeschenkt. Nicht weit davon befinden sich die Athermen, ein modernes Thermalbad mit Sauna und Massage angeboten. Außerdem gibt es noch das Twin-Hallen- und Freizeitbad. Beachtenswert sind die zahlreichen Parks entlang der Ahr, vor allem der Dahliengarten. Geistige Getränke servieren unter anderem die Cocktailbar in der Spielbank und die Bar Cubania. Die Region eignet sich auch zum Einkauf von Wein- und Winzersekt, sowie von regional produzierten Lebensmitteln. Beliebtes Ausflugsziel ist das mittlere Ahrtal zwischen Ahrweiler und Altena mit zahlreichen gemütlichen Weinorten. Einen Golfplatz findet man im Ortsteil Lohrsdorf. Das Ahrtal wurde zwar durch die Flutwelle von 2021 stark verwüstet, jedoch sind die schlimmsten Schäden beseitigt. Leider aber gibt es in Bad Neuenahr immer noch sehr viele Baustellen. Nichtsdestotrotz sollte man die Stadt und die Region besuchen, schon um den Betroffenen seine Solidarität zu versichern. In der Wacholderheide bei Langscheid befindet sich die nur wenig bekannte Wappelsberger Wacholderhütte. Inmitten der Eifel im oberen Nettetal gelegen, zeichnet sich ihre Umgebung durch eine besondere, von Wacholderbüschen geprägte Vegetation aus. Leider wurde die Gegend in jüngster Zeit touristisch erschlossen, allerdings ist der große Gästeansturm bisher glücklicherweise ausgeblieben. Die Region eignet sich hervorragend für einen ruhigen Wochenendurlaub in einer ungewöhnlichen Landschaft. Wer möchte, kann auch auf einem der beiden Plätze im Ort Tennis spielen. Da die Wacholderhütte selbst nur Gruppenzimmer bietet, sollte man in einer der drei der Hütte zugehörigen und in einem benachbarten, alten Bauernhaus eingerichteten Ferienwohnungen oder im Hotel Schlömeer absteigen. Langscheid ist vom Bahnhof Mayen-Ost aus nur mit dem Taxi zu erreichen. Das Kriminalhaus Hillesheim ist ein Gebäude, das komplett der Literaturgattung des Kriminalromans gewidmet ist. In einer Bibliothek stehen 30.000 Bände Kriminalliteratur zur Verfügung, es gibt eine Buchhandlung mit Antiquariat und das Café Sherlock. Letzteres eignet sich hervorragend für den Nachmittagstee. Gespickt ist es mit Bildern und Ausstellungsstücken aus verschiedenen Krimiserien und von diversen Detektivfiguren. Selbst das Strickzeug von Miss Marple liegt irgendwo herum. Und zu ihren Ehren wird im Café ein Miss Marple Cream Tea serviert, schwarzer Tee, Scones, Clotate Cream und Erdbeerkonfitüre. Es gibt aber auch eine Kuchentheke mit reichlich Auswahl und eine kleine Speisekarte mit warmen Gerichten. Und wer im Ort übernachten will, findet schräg gegenüber das Krimi-Hotel. Sehenswert sind in Hillesheim überdies der mittelalterliche Stadtkern mit Stadtmauer und Pfarrkirche, einige alte Bäume im Stadtgebiet und zahlreiche Bildstöcke in der Umgebung. Am Hexenturm stehen mehrere Sitzbänke und eine Picknickbank. Am südwestlichen Ortsrand liegt das kleine Freizeitgebiet Bolsdorfer Tälchen. Man erreicht Hillesheim mit dem Bus von den Bahnhöfen Lissendorf oder Jünkerath aus.